dem Reden gab es noch eine Nachfrage und dann hatten Sie sich gemeldet. Okay, es ist eine Gegenfrage, Herr Schäuble. Also es sind keine Einzelfälle, sondern laut Amnesty International gibt es 251 Fälle, bei denen sicher ist, dass Menschen von der deutschen Polizei in Abschiebe fügen, Flüchtlingslager und so weiter entweder misshandelt oder getötet wurden. Und auch von Verfolgung kann kaum eine Rede sein. So Kriminalstatistik Berlin. Gab es 1999 fast 1000 Anzeigen gegen Berliner Polizisten wegen Körperverletzungen gemacht. Davon sind sage und schreibe 13 verhandelt worden vor Gericht. Drei Beamte wurden verklagt bzw. verurteilt. Das entspricht einer Quote von 0,3%. In Deutschland ist es im Schnitt so, dass fast 20% aller Gewalttäter, die angeklagt werden, verurteilt werden. Amnesty International beschwert sich weiterhin, dass es in Deutschland keine unabhängige Institution gibt, die überprüft, ob die Polizei verhältnismäßig Gewalt anwendet. Warum gibt es so eine? Gut, vielen Dank. Ich kenne diesen Bericht von Amnesty International nicht der Deal. Ich kenne keinen Bericht, ich kenne viele Berichte von Amnesty International, der die Aussage macht, die Sie hier wiedergegeben haben. Nun steht bei solchen Diskussionen dann immer ein bisschen Aussage gegen Aussage. Sie sagen, es gibt diesen Bericht. Ich sage Ihnen, wenn Sie mir den Bericht hätten, dann würde ich Ihnen zeigen, dass Amnesty International das so nicht geschrieben hat. Von den vielen, die da in Abschiebegefängnissen menschenunwürdig oder verletzt werden. Sie haben aber jetzt schon immerhin nicht mehr gesagt, dass sie getötet würden da, weil das lässt sich statistisch leichter erfassen. Dann steht natürlich so etwas. Je nachdem, was Sie studieren, haben Sie vielleicht mal eine Chance, wenn Sie sich dafür interessieren, bei der Polizei, mal bei im polizeilichen Alltag bei der Vernehmung eines mutmaßlichen Straftäters dabei zu sein. Sie brauchen ziemlich, also Sie können natürlich auch in Krimisendungen, in öffentlichen Fernsehen sich das angucken, aber gucken Sie mal im polizeilichen Alltag. Sie brauchen ziemlich viel Geduld, um auszuhalten, was Sie an Unverschämtheiten, an Gemeinheiten, an Lügen Ihnen alles zugemutet wird. Deswegen habe ich gesagt, da kann schnell einer behaupten. Und das ist okay, ich komme auch zu Ihrer Zahl, die Sie gesagt haben, Sie hätten so viel Anzeigen gegen Polizisten gegeben und nur so wenige seien tatsächlich von der Staatsanwaltschaft zu Verfahren gebracht worden. Die Zahl kenne ich nicht, aber die halte ich schon eher für massiv. Weil die Behauptung, er hat mich verletzt, wie schnell, fassen Sie einen so an, führen Sie nur sich, der hat mich abgeschlagen. Dann beweisen Sie es. Entschuldigung, in Amerika gehen Sie als Mann aus dem Aufzug, wenn Sie allein mit einer Frau im Aufzug sind. Weil wenn die hinterher behaupten, Sie hätten die sexuelle Belästigung, haben Sie fast keine Chance, nicht zu gewinnen. Ja, das ist so. Zu gewaltigen Strafzahlungen verurteilt zu werden. Es wird oft deswegen die Behauptung, der hat mich verletzt, die ist praktisch schwer zu überprüfen. Das ist schon, deswegen habe ich diese, da haben Sie missverstanden, wenn ich gesagt habe, oder deswegen erläutert, was ich sagen wollte. Bei den Strafverfahren ist es so, alle Erfahrungen, wir haben eine Menge Beobachter und Journalisten beobachten es auch. Wir können jetzt die Vorfälle in Berlin nehmen, die werden auch noch genauer überprüft. Was wir im Moment, was uns alle beschäftigt, Innenminister, ob SPD oder CDU, CSU, und viele andere Menschen ist auch, dass die Gewalt gegen Polizeibeamte, übrigens beispielsweise auch gegen Straßen- oder Busfahrer, zunimmt. Und dass wir werden in Bremen, wir haben die Ministerkonferenz von Bund und Ländern, in der kommenden Woche in Bremen, das wird eines der Hauptthemen sein, wie können wir besser dafür sorgen, dass sich unsere Polizisten nicht schutzlos vorkommen und dass die Polizisten nicht heißen, ja, Sie unterhalten sich mit jungen Polizisten, die in solche Einsätze gehen, die am 1. Mai in Berlin oder wie in Dortmund bei der DGB-Demonstration, wo plötzlich Rechtsradikale drüber hinfallen sind. Oder, dann haben sie, oder in Ulm, wo plötzlich der autonome Block von links dagegen kommt. Oder wie in Rostock am Samstag vor Heiligendamm. Die Polizisten sind genauso junge Frauen und junge Männer wie Sie. Und ich leider nicht mehr, weil ich schon älter bin. Aber ansonsten auch nicht anders. Und die haben oft Angst, und sie wissen genau, sie schlagen nicht. Deutsche Polizisten schlagen nicht. Und sie halten ziemlich viel aus. Nein, es ist nicht wahr. Und nach jedem Einsatz. Mir tut es immer leid, wenn ich dann mal in der medialen Berichterstattung, wenn so der Eindruck erweckt wird, als seien hier zwei mitkämpfende Parteien und man verfolgt so aus der neutralen Warte, wie das Gefecht hin und her, meine Damen und Herren. Die einen wollen die Gewaltfreiheit unserer Ordnung nicht akzeptieren und die anderen schützen sie in unser Interesse. Das ist der Unterschied. Für ihr großes Maß an Gelassenheit. Aber ich schließe gar nicht aus, dass es auch Fehlverhalten gibt. Es wird übrigens auch oft auch provoziert. Aber Sie haben schon alle diejenigen, die Dienst für unsere Freiheits- und Toleranzordnung haben, haben schon auch einen Anspruch, dass der Staat und die Gesellschaft, die Sie schützen, sich auch für sich stellt und Sie auch vor Pauschalverdächtigen hüten. Wenn Sie konkrete Informationen haben, geben Sie mir sie, ich lasse überprüfen, und wenn Sie mir eine Antwort zugeben, lasse ich Ihnen auch das Ergebnis der Überprüfung zuteilen. Also ich will da nicht dem ausweichen. So, zweite Frage war, wie ist das mit dem ungeborenen Leben? Ist das, darf das nicht auch das schützen? Ja, meine Damen und Herren, das ist eine lange Frage, die ist ja auch verschiedene verfassungsrechtliche Auseinandersetzungen. Sie wird mit großer Leidenschaft auch in anderen Ländern diskutiert. Und ich werbe einfach zunächst einmal für Toleranz, dass man die eine und die andere Auffassung hat. Sie wissen, dass das Verfassungsgericht ja auch seit den 70er Jahren in permanenter Rechtsprechung entschieden hat, auch ungeborenes Leben steht unter dem Schutz des Grundgesetzes. Allerdings hat das Verfassungsgericht auch entschieden, dass der Schutz des ungeborenen Lebens nicht der gleiche ist wie das für das geborene Leben, sondern dass es ein gradueller Schutz ist, dass es sich allmählich entwickelt. Übrigens, die Menschenwürde wirkt ja auch nach dem Tode noch nach, deswegen darf man auch mit Leichen man kann mit Leichen so umgehen, dass es auch ein Schutz gegen die Menschenwürde ist. Es wirkt ein Stück weit nach. Wie man das genau gesetzgeberisch ausgestaltet, da lässt die Verfassung einen Spielraum. Darüber sind die Meinungen unterschiedlich, die Rechtsprechung des Verfassungsgerichts, und die ist insoweit ein Stück dann auch maßgeblich, sagt, dass die Regelungen, die der Gesetzgeber getroffen hat, nicht gegen die grundgesetzlichen Bestimmungen verstoßen. Dann ist es am Ende so, wenn ich die Bemerkung dann hinzufügen darf, weil die Debatte um den Schutz ungeborenen Lebens, das ist der Vorteil, wenn man schon so lange dabei ist, wie ich schon aus den 70er Jahren miterlebt habe. Eine Tatsache ist auch, die muss man auch sehen. Man kann gesetzliche Regelungen machen, wie man will. Den Schutz ungeborenen Lebens wird man nur erreichen, wenn man die Eltern dieses ungeborenen Lebens, insbesondere die Mutter, für diesen Schutz gewinnt. Deswegen haben diejenigen, die in den 70er Jahren schon für eine Reform früheren Abtreibungsparagrafen und für andere, und manche, die hier Ihnen widersprochen haben in ihren Reaktionen, die grundsätzliche Argumentation, aber die ist legitim und nicht moralisch höher oder weniger wertig. Man muss sie nicht teilen. Gesagt, es ist, wenn man die Frau unter strafrechtliche Drohung stellt, erreicht man weniger, als wenn man sie überzeugt, dass auch ungeborenes Leben des Schutzes und der Fürsorge bedarf. Das ist auch in der Rechtsprechung des Verfassungsgerichts. Deswegen würde ich Ihnen raten, wenn Sie Ihren Standpunkt vertreten, der genauso moralisch wertvoll ist wie die andere Meinung, müssen Sie bei möglichst viele Menschen davon überzeugen, dass ungeborenes Leben des Schutzes der Eltern und der Mutter bedarf und dass die Gesellschaft der Mutter helfen muss, mit der Belastung wegzuwerden. Wir haben zum Beispiel jetzt im Bundestag gerade vor 2-3 Wochen bei den Spätabtreibungen eine Regelung gefunden, die ein Stück weit eine bessere Chance bietet, dass auch ein behindertes Kind zur Welt kommt. Wobei man gleich hinzufügen muss, da gilt dann auch ein Satz aus der Bibel, wer unter euch ist, ohne Sünde werfe den ersten Stein. Wenn Sie vor der Entscheidung stehen, dass eben die Ärzte sagen, Ihr Kind wird mehrfach behindert sein oder so. Ich bin Vater von 4 Kindern. Ich bin Gott dankbar und nach jeder Geburt jedem Kindes gewesen, dass es gut zur Welt gekommen ist. Ich weiß, dass behindertes Leben genauso wertvoll ist. Ich habe Erfahrung, wie unbehindertes Leben und wie behindertes Leben ist. Ich kann es sogar vergleichen. Ich bin nicht weniger glücklich als vorher, oder ich war vorher auch nicht glücklicher als hinterher. Aber ich würde die Entscheidung von Eltern nicht als Gesetzgeber treffen wollen, sondern ich würde sagen, das haben wir gemacht. Sie sollen sich ein paar Tage, sie sollen ein bisschen Zeit, sie sollen noch einmal der Beratung zugeführt werden. Und dann zwingen wir nicht mit den Mitteln des Strafrechts Entscheidungen den betroffenen Menschen auf, die letzten Endes jeder mit seinem Gewissen vereinbaren muss. Dafür würde ich ein bisschen werben, mit dem Respekt, dass Sie für den Schutz ungeborenen Lebens weiterhin auch in der Öffentlichkeit werben und eintreten sollen. Dritte Frage war gewesen, jetzt muss ich meine Brille aufsetzen, kann dann meine Schrift selber nicht lesen. Die gleich jetzt, die Dame. Also Sie werden vielleicht schon mal erlebt haben, wenn nicht, achten Sie mal drauf. Wenn immer solche Meldungen kommen, ist der Bundesinnenminister, das heißt eine terroristische Bedrohung, was auch immer, der Bundesinnenminister der Erste, der sagt, es ist völlig falsch, irgendeinen Pauschalverdacht zu erheben. Natürlich ist es wahr. Erstens, es gibt kein Monopol von Muslimen, Religionen zu fundamentalistischen Zwecken zu missbrauchen. Die Christen, Katholiken und Protestanten haben das in der Geschichte nun hinreichend bewiesen. Aber war es auch, dass heute am meisten Meldungen von fundamentalistischem Missbrauch von Religion und im Namen des Islam erfolgen? Das ist Missbrauch von Islam. Darüber sind wir beide uns ganz schnell einig. Deswegen ist es ein Interesse, gerade auch der Muslime, klar zu machen, dass ich eine kleine Minderheit mit dem wir auch nichts zu tun haben. Das tun sie auch, die meisten tun das. Ich kann nur sagen, in Deutschland ist die übergroße Mehrheit der Menschen muslimischer Religionszugehörigkeit genauso gesetzestreu und genauso wenig terroristisch wie die übergroße Mehrheit der nicht-muslimischen Mehrheit. Und dafür treten wir weiter ein. Dass ihnen als Muslime auch noch manchmal Fremdheit widerfährt, daran ist etwas Wahres dran. Wir versuchen es sehr abzubauen. Ich glaube, wir haben auch eine Menge erreicht. Wir sind nicht am Ende, aber es ist besser geworden. Deswegen sagen wir den Muslimen noch, bringt euch ein. Deswegen sagen wir beispielsweise die Polizei stellt ganz gezielt Menschen mit Migrationshintergrund als Polizisten ein, weil das natürlich für Menschen mit Migrationshintergrund viel klar, besser akzeptiert ist, wenn sie sagen, das sind ja auch Polizisten. Ich habe im Innenministerium Menschen, Muslime und auch gezielt eingestellt. Wir werben bei der Feuerwehr, bei technischen Hilfswerken, engagiert euch, nicht nur mit Sport. Zuwanderer, ob Muslime oder nicht, engagiert euch in den vielfältigen Möglichkeiten ehrenamtlichen Engagement. Macht mit, wir brauchen alle, wir wollen alle, macht mit und sprecht Deutsch, lernt Deutsch. Zu viele haben es nicht gemacht oder zu lange nicht gemacht. Da muss man nachhelfen. Wenn wir miteinander reden wollen, müssen wir miteinander reden können. Wir müssen nicht alle Hochdeutsch sprechen, sonst müssen wir die Baden-Württemberger ausgliedern. Das geht nicht. Aber wir müssen das verständigen können. Und dann geht es. Und Muslime sollten, tun sie übrigens, die allermeisten tun sie. Ich bin überhaupt nicht, bin ganz glücklich. Ich behaupte nicht, dass es keine Probleme mehr gibt. Aber es ist viel besser geworden, wenn Sie zum Beispiel verfolgt haben, die Debatte in Köln um den Bau einer Moschee, die in eine Kirche vergleichbarer Größenordnung würde in den meisten muslimischen Ländern mehr Widerstände hervorrufen. In Köln hat es auch streitige Debatten gegeben. Wird heute noch gestritten. Ich habe ein heftiges Streitgespräch mit Herrn Giordano geführt. Ich weiß nicht, ob der eine oder andere von Ihnen hat es gelesen. Wo mich Giordano angegriffen hat, ich würde die Gefahr des Islam völlig unterschätzen. Und ich habe ihm widersprochen. In Köln hat der Oberbürgermeister Schrammer, Klammer auf, CDU, Klammer zu, ja, massiv dafür gekämpft. Jetzt ist es inzwischen so, vor zwei Wochen wollten Rechtsextreme in Köln die Kritik an der Moschee zu einer Islamkritik machen, die große Mehrheit der Bevölkerung, SPD bis zur CDU, von der Gewerkschaften bis zur Evangelischen Kirche, haben ihnen klar gesagt, wir wollen mit euch nichts zu tun haben. In Duisburg haben wir eine große Moschee und eine große Anteilnahme, nur freundlich eingeführt. Wir kommen gut voran. Wir bleiben weiter, wir sind nicht am Ende, aber wir haben ziemlich viel erreicht. Letzte Bemerkung in dieser Runde. Die Frage, wie ist das mit dem gleichen Wahl? Im Europäischen Parlament angesichts der Tatsache, dass das Stimmgewicht in den einzelnen Mitgliedsländern unterschiedlich ist. Also im Verhältnis zur Bevölkerungszahl hat Luxemburg mehr Abgeordnete im Europäischen Parlament als Deutschland. Das ist dasselbe Prinzip, meine Damen und Herren, das wir im amerikanischen Senat haben. Es gibt im amerikanischen, in Amerika Staaten, die haben 15 Millionen Einwohner, Kalifornien. Und es gibt Staaten, die haben nicht mal 1 Million Einwohner, Wyoming beispielsweise. Alle Staaten haben 2 Abgeordnete im amerikanischen Senat. Niemand ist hier auf die Idee gekommen, zu bestreiten, der amerikanische Senat sei nicht demokratisch. Im deutschen Bundesrat, der nicht ganz parlamentisch, aber auch nicht ganz unähnlich eines Parlaments, hat im Verhältnis zur Bevölkerung Bremen sehr viel mehr Stimmen als Niedersachsen. Ja, weil wir in föderalen Staaten das Prinzip haben, dass wir sagen, wir müssen ein bisschen begrenzen. In Europa haben wir ein kompliziertes System. Das Stimmgewicht, Europa hat ja 2 Gesetzgebungsinstanzen, oder 2,5. Die Kommission macht keine Gesetze, aber sie hat das alleinige Recht für Gesetzesinitiative, was auf die Dauer aus meiner Sicht problematisch ist. Aber so ist die Vertragslage und viele Europäer wollen das auch so, aus spezifischen Gründen. Gesetze entstehen, wenn die Kommission eine Initiative macht, die im Rat und im Parlament beschlossen wird. Das ist der normale Anteil, ein europäisches Gesetz, das heißt eine Richtlinie und muss im Zweifel durch die nationalen Gesetzgeber umgesetzt werden. Im Rat hat auch nicht mehr jedes Land genau dieselbe Stimmenzahl, sondern wir haben schon den Nizza-Vertrag und wenn der Lissabon-Vertrag zustande kommt, eine gewisse Gewichtung, weil man auch im Rat sagt, es kann ja nicht richtig sein, dass Luxemburg dasselbe Stimmgewicht im Rat hat wie in unserem mit Deutschland. Furchtbar schwieriger Kompromiss und im Parlament auch, wir haben zum Teil die doppelte Mehrheit und diese unterschiedlichen. Europa ist ein kompliziertes Geflecht, aber es ist im Ergebnis, entspricht es den Prinzipien, den grundlegenden Prinzipien von Demokratie schon. Beim Bundestag heißt es, die Abgeordneten des Deutschen Bundestags werden in allgemeiner, freier, geheimer, direkter, gleicher Wahl gewählt. Aber selbst beim Bundestag haben wir nicht ganz genau dasselbe Prinzip. Es gibt Wahlkreise, Sie können ja nicht erreichen, dass in jedem Wahlkreis genau 300.000 Menschen stimmberechtigt leben. Also lässt das Bundesverfassungsgericht eine Abweichung der Bevölkerungsanzahl der Wahlberechtigten von der durchschnittlichen Größe von plus minus 25% als verfassungsmäßig noch zu. Das heißt, ein Stück weit muss man das machen. Ich glaube nicht, dass das Argument der Gleichheit gerade in Europa eine Kritik trägt, zu sagen, das Europäische Parlament sei kein demokratisch gewähltes Parlament. Das wollte ich mit diesen langen Ausführungen in der Zusammenfassung ausdrücken.